Ich habe ganz spannende Leute auf dem Publikum, im Publikum heute, die sich alle gleich kurz selber vorstellen werden. Das ist der, einen Moment, das ist der Wolf Lotter, Ralf Bremer, Friedjof Bergmann, Ralf Füchs und Günther Faltin. Und ich gebe das Wort sofort an Günther Faltin. Gibt es sowas wie einen Aufbruch in der Entrepreneurial Society? Wenn man zu eng dran ist, denkt man das natürlich, weil es alles so aussieht, als der Saal wird voller jedes Jahr und es gibt mehr Gründungen, erfolgreiche Gründungen, spektakuläre Gründungen. Also das ist natürlich immer ein bisschen zu nah dran vielleicht. Andererseits denke ich, gibt es auch Anzeichen dafür, dass ein gewisses Umdenken stattfindet. Man ist nicht mehr so krasser Außenseiter wie früher. Politik versteht, dass Arbeitsplätze kommen aus Neugründungen, dass die Innovationen in kleinen Einheiten passieren und nicht in großen. Was mir immer auffällt, ist, dass etwas Unternehmen grundsätzlich bei allen Menschen positiv ist. Eine Bergtour machen, eine Fahrradtour, überhaupt aktiv werden im Freundeskreis, ist immer gerne gesehen. Sobald es so Richtung Unternehmen geht, also eine Firma, ein Unternehmen, dann wird es schon deutlich gedämpfter. Und wenn es dann um Unternehmertum geht, dann ist so die Mittelstandsvereinigung oder die Unternehmerverbände und dann hört eigentlich die Sympathie bei den meisten auf. Und das ist so eine Ebene. Eine andere Ebene ist, die Bedingungen haben sich geändert. Früher konnte man nicht selber gründen, da brauchte man riesige Kapitalien. Ein Stahlwerk, eine Textilfabrik, eine Elektrofirma, brauchte man wirklich viel Kapital, man brauchte Verbindung zur Politik. Man braucht das Management, man braucht die Sachkompetenz, ist heute anders. Sie können sich die Sachkompetenz im Prozess aneignen. Es gibt Internet mit einer unglaublichen Vielfalt von Möglichkeiten. Die Informationen sind praktisch kostenlos. Die Logistik ist viel einfacher als früher. Sie können ganz anders agieren und Sie können mit wenig Kapital gründen. Kapital ist nicht länger der Engpass. Sie brauchen ein bisschen, aber nicht so viel wie früher. Also auch von der objektiven Seite her sind Unternehmensgründungen heute sehr viel einfacher wie früher. Ich würde sogar so weit gehen, fast jeder kann gründen, wenn er ein bisschen den Kopf hat und die Beharrlichkeit und die Ausdauer. Ist das nicht eine Chance, zu sagen, sehr viel mehr Entrepreneurs? Und wir brauchen sie auch von der quasi Nachfrageseite her. Die Politik, die großen Organisationen werden mit dem Problem nicht mehr fertig. Wir brauchen eigentlich Innovation auf allen Feldern der Gesellschaft. Und wir brauchen dafür mehr Entrepreneurs und mehr Leute, die diesem auch aufgeschlossen sind. Und ich würde mal in die Runde werfen, ist es realistisch zu sagen, dass wir so etwas wie eine Entrepreneurial Society erreichen können, unterstützen können, verstehen können und auch positiv befürworten? Weil ich glaube, wenn sich die Zahl der Entrepreneurs verzehnfachen würde, würde in dieser Gesellschaft sich enorm viel ändern. Müssen nicht alle Entrepreneur werden. Aber es würde sich enorm viel ändern. Vielleicht so viel in die Runde geworfen. Darf ich Ihnen das gleich geben? Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Wolf Lotter. Ich bin Journalist. Ich schreibe hauptsächlich für Brand 1. Und als ich heute hier reingekommen bin, habe ich mir überlegt, wie lange ich schon höre, dass das Unternehmertum und für mich gehört Selbstständigkeit auch in einer Zivilgesellschaft dazu, in diesem Lande jetzt endlich sich entwickeln wird und dass die Politik das verstanden hat. Die Politik hat es, glaube ich, auf die Art und Weise verstanden, wie in dem alten Witz, den Woody Allen erzählt in Annie Hall, wo ein Mann zum Arzt kommt und sagt, Herr Doktor, mein Bruder glaubt, er ist ein Huhn. Und der Arzt sagt, dann lassen Sie ihn doch einweisen. Und dann sagt der Mann, ich brauche aber die Eier. Das ist das Problem. Sie haben eine Politik, die ganze Zeit weiß, die weiß eigentlich insgeheim, dass sie das Unternehmerische braucht. Sie braucht aber noch viel mehr eine Angestelltenkultur. Und als Unternehmer, als Entrepreneur, als Selbstständiger geraten Sie in diesem Land an eine gläserne Wand. In dem Moment, wo Sie sich bewegen in dieser Kultur, sind Sie der Dumme. Ja, das ist das eigentliche Problem. Und solange das so ist, dass es vernünftiger ist, dass die meisten, auch jungen Leute, die an den Unis sind, immer wieder hören, sucht euch einen sicheren Job und geht in sichere politische Verhältnisse, geht in sichere kulturelle Verhältnisse, werden wir das Ding nicht umgedreht kriegen, außer in Nischen. Und in diesen Nischen sind wir einfach der Bruder, der sozusagen Eier legt. Da dürfen wir jetzt überhaupt keine andere Vorstellung davon haben. Ich glaube, wir brauchen eine radikale Kulturänderung und da muss man den Mut haben, dass Entrepreneure wirklich politisch werden und dass sie sich in der Öffentlichkeit stärker bemerkbar machen und sich nicht so verstecken, wie sie das heute tun. Das ist mein Problem mit dem Entrepreneurship bis heute, dass es gründet, dass es ein Unternehmen macht und sich dann sofort zurückzieht ins Private. Ich möchte gern, dass die Unternehmer politisch werden und eine offene Gesellschaft mitgestalten. Mein Name ist Fritjof Bergmann und ich bin in einem österreichischen Dorf aufgewachsen und dort konnte kein Mensch Fritjof aussprechen und deshalb haben alle Leute immer zu meiner Mutter gesagt, bringen Sie doch bitte den kleinen Friedhof mit. Ich bin mit 19 nach Amerika ausgewandert, weil ich einen Aufsatz geschrieben habe über die Welt, die wir wollen. Und der Preis dafür war ein Jahr Stipendium in den USA. Ich bin dann in den USA geblieben, habe sehr viele unterschiedliche Jobs oder Arbeiten gemacht. Ich habe Hafenarbeiter bin ich gewesen, ich bin in verschiedenen Fabriken habe ich gearbeitet. Ich habe auch als dreimal im Leben als Bauer gearbeitet. Ich habe auch längere Zeit mein Geld mit Boxen verdient. Also in dem Gespräch, das ich mir sehr wünsche zwischen uns, müssen Sie um Gottes Willen nicht mit Glacé-Handschuhen mit dem Professor, den Professor können Sie überhaupt sofort vergessen, umgehen, sondern ich bin schon an andere Handschuhe gewöhnt. Ich habe im Jahr 1983 das erste Zentrum für neue Arbeit gegründet. Und die Grundidee dieses Zentrums war, dass es eine ganz einfache Alternative, eine kindeinfache Alternative zum Entlassen gibt. Nämlich anstatt Leute zu entlassen, könnte man es dazu bringen, dass sie 6 Monate weiter in der Fabrik arbeiten, trotz der Automatisierung und trotz der Globalisierung und trotz der Computer und so weiter. Aber dass in den anderen 6 Monaten würden wir, das Zentrum für neue Arbeit, versuchen herauszukriegen, was diese Menschen wirklich, wirklich wollen in der Arbeit. Und unser Ansatz war, und da verbinde ich ganz mich mit meinem guten Freund Günther, dass zum mindestens die sehr große Mehrheit der Menschheit kann mit Unterstützung und Begleitung herauskriegen, was sie wirklich, wirklich wollen. Und wenn sie das tun, dann verändern sie sich ganz, ganz radikal. Und ich möchte mich an Herrn Faltin oder Günther anschließen, in dem, dass er ja auch eben gesagt hat, also man kann auch den Begriff des Unternehmers nicht nur einschränken auf das Gründen. Und ich würde sagen, die Vorstellung von einer unternehmerischen, entrepreneurial Gesellschaft, die mir zugrunde liegt, ist eine Gesellschaft, in der eine große, viel größere Anzahl als in der jetzigen Gesellschaft Menschen etwas tun, das sie wirklich, wirklich wollen. Danke. Kurz etwas zu mir. Ich habe hier Rechtswissenschaften studiert um die Ecke, bin gerade mal über meinen alten Campus gegangen, festgestellt, hat sich viel getan, man hat hier viel investiert. Das war Ende der 80er Jahre noch nicht ganz so schick. Ich hoffe, dass es sich nicht nur an der Architektur festmacht, sondern an der Ausstattung. Ich bin seit Dezember des vergangenen Jahres Staatssekretär für Wirtschaft, Technologie und Forschung, habe vorher allerdings auch einen ordentlichen Beruf ausgeübt, weiß nicht, ob man das sagen darf als Rechtsanwalt, aber ich habe jedenfalls als Rechtsanwalt gearbeitet im Bereich geistiges Eigentum, habe auch selber im Jahr 2007 gegründet, war auch 2 Jahre lang ziemlich erfolgreich damit. Dann ist es so, wie es so häufig im Leben ist, 2 Jahre maximale Erfolge, dann leider am Markt gescheitert, weil offensichtlich etwas verkalkuliert, war sehr lehrreich für mich. Und habe also dann auch versucht, diese Erfahrung mit einzubringen in das, was ich jetzt mache. Ich beschäftige mich im Wesentlichen mit der Frage, wie können wir eigentlich aus den 44.000 Gründungen beziehungsweise Gewerbeneuanmeldung, muss man ja ehrlicherweise sagen. Das ist nicht immer eine Gründung, die wir in Berlin haben, tatsächlich auch nachhaltiges Unternehmertum schaffen. Denn alleine die Anmeldung ist ja eine Sache. Interessant ist, was bleibt am Ende des Jahres, nicht am Ende des Tages, aber am Ende des Jahres übrig. Und das Delta ist da nicht so sonderlich groß. Also wir haben zwar Zuwachs, aber wir haben nicht den Zuwachs, den wir uns wünschen würden. Und man kann davon ausgehen, dass so 60 bis 80 on the long run auf der Strecke bleiben Prozent. Und woran liegt das? Zum einen ist es natürlich so, dass das erstmal nichts Schlimmes ist, finde ich. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Das hat auch etwas mit unserer deutschen Kultur zu tun, dass das Scheitern immer sofort auch als Ausweis der Unfähigkeit gesehen wird. Ich glaube eher, dass es etwas damit zu tun hat, dass dort gelernt wird. Die Frage ist nur, wie können wir sicherstellen, dass das, was dort gelernt worden ist, dann danach auch genutzt werden kann? Denn derjenige, der scheitert unternehmerisch, und das wissen Sie vielleicht auch aus eigener Erfahrung, hat danach unglaubliche Schwierigkeiten, wieder Kapital beispielsweise zu akquirieren. Weil einfach mal geguckt wird, und wenn man dann gegebenenfalls selber sich auch hoch verschuldet hat, ist es schon mal extrem schwierig, eigenes Kapital aufzubringen. Und wo holt man dann das Kapital von Dritten her? Also das ist die erste Frage des Kulturwandels. Die zweite Frage ist, wie fördern wir eigentlich richtig? Darum geht es ja hier heute auch. Also Förderung können wir ja auf verschiedenen Ebenen machen. Wenn es darum geht, Entrepreneurial Spirit zu verbreiten, ist das eine Frage. Das ist aber nicht primär mein Ressort, sondern meine Frage ist, wie kann ich dafür Sorge tragen, dass ich eine Infrastruktur biete, die es Menschen möglich macht, tatsächlich auch unternehmerisch tätig zu sein. Und dazu gehört auch die finanzielle Förderung. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, sind unsere klassischen Instrumente eigentlich die richtigen? Also Antragstellung, Berge Papier ausfüllen, sich primär mit Bürokratie beschäftigen und am Ende des Tages vielleicht kein Geld bekommen. Das kann nicht richtig sein aus meiner Sicht. Und es verursacht im Übrigen auch an verschiedenen Stellen unnötigen Aufwand. Denn ja, das ist nicht nur unnötiger Aufwand bei Ihnen, sondern auch unnötiger Aufwand bei uns. Deswegen finde ich zum Beispiel eine spannende Frage, und damit will ich enden, weil ich gerade das Stop-Zeichen bekommen habe. Wie können wir zum Beispiel ein Matching hinbekommen mit Crowdfunding? Dass man, so wie wir es bei der Gründergarage ja auch haben, gucken, ist es eigentlich richtig, öffentliches Geld raufzugeben, wenn es tatsächlich schon ein Proof of Concept gibt, weil es an einem kleinen Modellmarkt funktioniert hat. Versuchen wir das. Funktioniert. Ich bin Ralf Füchs, einer von zwei Vorständen der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist die politische Stiftung der Grünen. Biografisch habe ich mit dem Thema einiges zu tun. Ich bin aufgewachsen in einem Kleinunternehmerhaushalt und habe mitbekommen, sehr hautnah, was das heißt, seine ganze Existenz an ein Geschäft zu hängen und dafür fast rund um die Uhr zu schuften. Und was das bedeutet, private Alterssicherung akkumulieren zu müssen, herausschwitzen zu müssen aus dem täglichen Umsatz. Ein Faktum, was bei uns ja systematisch ignoriert wird, wenn man die ganzen Vermögensstatistiken anguckt, da tauchen die Selbstständigen und die Unternehmen auf mit ihren privaten Vermögen. Es tauchen nicht auf die Angestellten und Beamten, die Ansprüche an die Rentenversicherung erworben haben. Wenn man die kapitalisieren würde, würde die Vermögensverteilung in der Bundesrepublik sehr viel anders aussehen. Ich habe dann selbst zwei Zeitschriften mitgegründet, die heute längst vergessen sind. Aber für eine Übergangsphase aus den linken Bewegungen der 70er zu den Grünen nicht ganz unwichtig waren. Und ich bin wahrscheinlich auch deshalb eingeladen worden, weil ich bei den Grünen zu denen gehöre, die der Idee einer unternehmerischen Gesellschaft sehr viel abgewinnen können, weil ich überzeugt bin, dass wir angesichts der ökologischen Herausforderungen, aber auch angesichts des demografischen Wandels in Zukunft noch ein höheres Maß an Innovation brauchen werden als heute, ein höheres Maß an Kreativität. Es geht um eine Neuerfindung der Industriegesellschaft und dass diese Innovation nicht nur aus den großen Unternehmen kommen wird. Ich glaube, wenn man diese Idee einer unternehmerischen Gesellschaft, also von einer Gesellschaft, die ein gewisses Mut zum Risiko auch wertschätzt und die Erfindungsgeist wertschätzt, Unternehmungsgeist wertschätzt, wenn man diese Idee stark machen will, dann muss man den Begriff und die Person des Unternehmers oder der Unternehmerin auch moralisch wieder rehabilitieren. Weil bei uns Unternehmertum doch sehr kurz geschlossen wird mit Profitorientierung. Und Profitorientierung ist in den Augen und Ohren der großen Mehrheit unserer Gesellschaft etwas Negatives, wenn nicht sogar etwas Amoralisches. Und diese Rehabilitation, das ist natürlich einerseits eine Sache von Unternehmerinnen und Unternehmen selbst. Und zum Zweiten ist es eine Frage, ob Gewinnorientierung mit Gemeinsinn zusammengeschlossen werden kann, also Gewinne machen, indem man etwas Sinnvolles und etwas Nützliches für die Gesellschaft tut. Eine solche unternehmerische Gesellschaft fände ich prima. Ja, mein Name ist Ralf Bremer. Ich arbeite für ein Start-up-Unternehmen, das vor 14 Jahren in einer Garage in Kalifornien gegründet wurde. Vielleicht kennt es der eine oder andere von Ihnen vielleicht schon mal gehört. Google ist der Name dieses Start-up-Unternehmens. Ich verwende den Begriff hier jetzt durchaus bewusst, weil mein Arbeitgeber tatsächlich versucht, bis heute in den internen Prozessen genau diesen Spirit, um mal das amerikanische Wort zu verwenden, also den Geist eines Startups-Unternehmens aufrechtzuerhalten. Das heißt, etwas, was permanente Innovation und permanente Weiterentwicklung in jedem betrieblichen Prozess beinhaltet. Und es bedeutet, dass innerhalb dieses inzwischen natürlich groß gewordenen Unternehmens jeder einzelne Arbeitnehmer auch für sich genommen eine Art kleiner Startup-Unternehmer ist, der durch verschiedene Anreize positiv wie aber übrigens auch negativ, das heißt eine sehr, sehr starke Kritikkultur in Bewegung gehalten wird, um eben für Innovation und für Weiterentwicklung des Unternehmens zu arbeiten. Nicolas Zimmer hat gerade die Bedeutung des Scheiternkönnens erwähnt. Ein Satz unseres eigenen Gründers Larry Page lautet ungefähr: Du darfst scheitern, aber das, was du probiert hast, muss groß genug gewesen sein. Finde ich einen sehr schönen Satz, der auch wunderbar, glaube ich, auf Deutschland übertragbar ist. Vielleicht noch kurz eine Aufklärung, ein anderes Stichwort fiel gerade auch schon, die Gründergarage. Das, finde ich, ist ein sehr positives Beispiel, was wir auch sozusagen jetzt unmittelbar in Deutschland gesehen haben, dass Deutschland das berühmte Land der Ideen und das Land der Gründer wirklich am Leben ist, dass das nicht nur ein Klischee von früher ist. Wir haben gemeinsam ein Projekt gestartet, es war ein großes Experiment, die Stiftung Entrepreneurship mit Herrn Faltin, eine Crowdfunding-Plattform aus den USA, Indiegogo heißt sie, und Google. Dieser Wettbewerb ist im August gestartet, er ist heute zu Ende gegangen. Der Erfolg hat alle Erwartungen übertroffen, es haben sich insgesamt über 1000 Menschen angemeldet zu diesem Wettbewerb, über 170 Projekte sind in die Endphase gekommen und wir haben jetzt 25 Gewinner feststehen. Es wurden 320.000 Euro mit Crowdfunding eingesammelt. Das war mehr als doppelt so viel, als wir überhaupt als Preisgeld ausgelobt hatten. Also ein fantastischer Erfolg, diese Gründergarage. Wunderbare Ideen aus ganz Deutschland, aus allen Bereichen der Gesellschaft. Das zeigt, Deutschland, Gründerland, lebt und ich glaube, darauf kann man wunderbar aufbauen. Wir würden uns freuen, wenn Sie Fragen haben. Fragen dazu, wie wir die Entrepreneurial Society schaffen können, was wir bis heute schon gemacht haben, wo es hingehen kann, ob Berlin eine unternehmerische Stadt ist oder noch viel mehr machen muss, anstatt immer nur darüber zu reden, was eigentlich alles passieren könnte. Und wir haben ganz wenig Zeit, deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie sich ganz kurz fassen, kurz aufstehen, Ihren Namen sagen. Verena wird mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen und Dankeschön. Ja, hallo, mein Name ist Jakob, hallo. Nur kurze Frage, was hält die Runde von dem bedingungslosen Grundeinkommen in Bezug auf A, dass es die Menschen befähigt, kreativer zu werden, als auch, ich denke, dass man Einkommen und Arbeit entkoppeln muss, damit nicht alle Geräte nach 2 Jahren kaputt gehen. Ach so. Ja, wir sind ja alle sehr friedliche und zivilisierte Leute. Aber ich möchte trotzdem sagen, ich halte das Grundeinkommen, besonders mit der Betonung auf das Wort bedingungsloses Grundeinkommen, für eine ausgesprochen schlechte Idee. Einer von 20 Gründen dafür ist, dass ich sehr viel mit Drogensüchtigen arbeite, sehr viel mit Alkoholsüchtigen arbeite. Und ich weiß genau, was diese Menschen, und ich betone nochmal, bedingungsloses Grundeinkommen für alle, was passieren würde, wenn man diesen Menschen von einem Balkon Geld zuwirft. Damit kaufen sie sich den nächsten Hit. Also es ist natürlich absolut wahr und wichtig, dass es viele Menschen gibt, denen ein Stipendium oder ein monatliches Einkommen sehr nützlich und auch der Gesellschaft sehr nützlich sein würde. Deshalb sage ich, die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens für alle, ohne Unterschiede, ohne Frage, halte ich für ausgesprochen schlecht. Aber ich will es damit nicht bleiben lassen. Die sogenannte neue Arbeit, an der ich seit 30 Jahren werkle und die jetzt auch in Indien und in China, und ich bin gerade von Russland zurückgekommen, sich entwickelt, betont etwas, das auch im Namen ähnlich ist, nämlich eine Grundwirtschaft statt einem Grundeinkommen. Und woran wir arbeiten, ist, es dazu zu bringen, dass durch die Bekanntmachung von oft sehr, sehr raffinierten Technologien, von denen wir natürlich sehr viele Beispiele geben können, Menschen mit verhältnismäßig wenig biblischem Schweiß sich all das, was sie zum Leben wirklich brauchen, mit ungefähr 10 Stunden in der Woche gemeinsam, nicht als einzelner Mensch, also ein gemeinsames Erben, das dann auch eine Gemeinschaft schafft. Also diese Art von Grundwirtschaft entwickeln wir. Und ich möchte, weil das ja hier auch ein Gespräch ist, das jetzt auch nochmal auf das Scheitern beziehen, dass so wie wir die Welt sehen, ist die Einführung, die Entwicklung, die Ausbauung einer Grundwirtschaft eine Bedingung ist, die das, was wir jetzt gemeinsam besprechen, nämlich die Möglichkeit, dass viele mehr Menschen unternehmerisch tätig werden, womit ich verbinde, dass sie etwas tun, das sie wirklich wollen und nicht nur mehr ihrem Geiz nachgehen, sondern eben, und ich will das dem Herrn Fuchs sagen, also sehr viele Menschen, wenn man sie fragt, was sie wirklich tun wollen, sagen genau das, was Sie angesprochen haben. In der ersten halben Stunde sagen sie, ja, ich will einen Swimmingpool und so weiter. Nach 3 Wochen sagen sie, ich will etwas tun, das Sinn hat. Und das ist das, was sehr viele Menschen wirklich, wirklich wollen. Und das wird ihnen ermöglicht, wenn eine Grundwirtschaft entsteht. Durch ein Grundeinkommen werden sie nur abhängiger und infantilisierter. Ich bin ja kein Gegner des bedingungslosen Grundeinkommens. Weil ich glaube, dass alle Argumente, die du gehabt hast, lieber Frithjof, umgekehrt für eine offene Gesellschaft stehen müssen. Ich sage jetzt auch warum. Wenn wir Menschen nicht zutrauen, dass sie in der Lage sind, mit 700, 900 oder 1000 Euro pro Monat so umzugehen, wie sie das sollten, nämlich ihr Leben zu gestalten, frei zu gestalten. Und lieber sagen, wir brauchen, und das ist letztlich immer das, was ohne dem nicht funktioniert, eine Sozialbürokratie, die sich mittlerweile fast 40% von dem abgreift, was wir für Soziales aufwenden, dann haben wir im Grunde genommen in Sachen offener Gesellschaft nichts verstanden. Das ist eines meiner größten Probleme. Ich habe diese Diskussion in den 80er Jahren geführt und in den späten 90er Jahren und erinnere mich noch, als Jost Stollmann mal als Wirtschaftsminister vorgesehen war in der ersten rot-grünen Regierung. Herr Füchs, das muss ich jetzt leider erwähnen, war immer ein großes Thema. Wir werden unternehmerorientiert arbeiten, wir werden auch über das Grundeinkommen nochmal diskutieren, wir werden über offenere Modelle diskutieren, wo Menschen die Möglichkeit haben, das zu tun, was sie wollen und einfach mal ein bisschen Bürokratie rausnehmen. 3 Monate später, mein Lieber, hatten wir das Scheinselbstständigengesetz auf dem Tisch und eine Restriktion, die wir nie wieder rückgängig gemacht haben, die sich in den letzten 12 Jahren noch verstärkt hat. Das ist der eine Punkt. Wir haben wesentlich mehr Sozialbürokraten, weniger Geld bei den Leuten, wo es ankommen soll, weniger Eigenverantwortung, mehr Bürokratie und eine Politik, die noch relativ zynisch damit umgeht, weil sie sagt, wenn wir den Leuten ein Grundeinkommen geben, dann sitzen die nachmittags und gucken sich die Richtershows an, ja, auf RTL. Das halte ich für zynisch. Ich bin dafür, dass wir Leuten zutrauen könnten, mit 700 Euro umzugehen und dafür weniger Sozialbürokratie zu haben. Das ist jetzt irgendwie schon sehr, sehr nett, muss ich sagen. Ach so. Ja, es tut mir sehr leid, aber das soll ja kein Dialog werden, Ralf Füchs. Gut, dann steige ich mal ein. Aber ist doch klar, dass diese Idee mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ideal ist für die ganze Künstlerin-, Kultur- und Projekteszene. Für diese Leute ist es genial, weil es ihnen die materielle Basis gibt, um ihre Ideen zu verfolgen. Und das ist auch gut so. Das Problem ist, wenn man das anfängt, zu einem gesellschaftlichen Modell zu verallgemeinern. Und zwar, ich würde sagen, vor allem aus 3 Gründen. Es gibt einen sehr pragmatischen Grund. Wenn ihr hochrechnet oder wenn Sie hochrechnen, was ein bedingungsloses Grundeinkommen in einer Größenordnung von 800 Euro etwa im Monat finanziell bedeutet, dann steht das im Konflikt mit Investitionen in die soziokulturelle Infrastruktur der Gesellschaft. Das würde eine enorme Steigerung des Steueraufkommens erfordern und das in einer Situation, in der jedenfalls ich entschiedener Meinung bin, dass es vorrangig sein muss, in Bildung, Erziehung, in Ausbau von Wissenschaft und Forschung zu investieren und in die soziokulturelle Infrastruktur der Gesellschaft, auch unter Teilhabegesichtspunkten. Das Zweite ist, dass ein solches bedingungsloses Grundeinkommen, wenn es wirklich bedingungslos ist, und Wolf Lotter, ich finde das dann den Idealismus in allen Ehren ein bisschen an der sozialen Realität vorbei, sich sehr leicht in eine Stilllegungsprämie verwandeln kann für diejenigen, die sowieso abgehängt sind. Also für die alle ohne einen qualifizierten Schulabschluss, für die Leute mit gesundheitlichen Handicaps, für Langzeitarbeitslose, Brot und Spiele. Was diese Leute brauchen, ist nicht einfach Geld, sie brauchen Förderung. Und auch in gewissem Maße Betreuung, auch wenn das paternalistisch klingt. Und das Letzte ist, warum denn nicht Grundeinkommen gegen Tätigkeit? Da schließe ich an Friedhof Bergmann an. Warum nicht Bürgereinkommen gegen Bürgerarbeit? Jeder soll die Möglichkeit haben, sich ein gemeinnütziges Projekt zu suchen, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu tun und soll dafür ein Grundeinkommen bekommen. Dankeschön. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Bitteschön. Ich wiederhole die Frage noch mal kurz. Was halten Sie davon, dass Unternehmen gegründet werden mit dem einzigen Ziel, möglichst schnell gewinnbringend wieder verkauft zu werden? Ja, wenn das funktioniert, dann herzlichen Glückwunsch. Ich glaube nur, Ich glaube nur, dass das von der Frage her ungefähr so ist, was halte ich davon, wenn Sie mal im Lotto einen Sechser machen? Ja, schön für Sie. Aber wenn das jetzt die Frage ist nach den Werten, nach dem Unternehmerischen, klar, mir ist es auch lieber, dass es Unternehmen gibt, die etwas Sinnvolles tun. Allerdings müssten wir dann darüber verhandeln, dass Sinnvolles tun politisch nicht festgelegt werden sollte und auch nicht in irgendwelchen Kodizes festgehalten werden sollte, wo man dann auch, dann wieder die Lufthoheit, die moralische, darüber hat, was man tun und lassen darf. Das will ich finden. Ich wollte nur ganz kurz zu Füchs noch was sagen, bitte. Ganz klar. Ich finde es ja auch richtig, dass es so argumentiert, müsste man ja auch machen, weil ich ja sonst keine Verwaltungsjobs für Politiker kriege. Aber wenn ihr nicht in der Lage seid zu sagen, ich brauche ein Einkommen, kein bedingungsloses Grundeinkommen, ich brauche ein Einkommen, ein Bürgergeld oder ich brauche etwas, was mit Arbeit verbunden ist, was mit Förderung verbunden ist, dann haben wir ja schon die Idee im Grunde genommen. Es geht um die Verwaltung von Arbeitslosigkeit. Und das ist das, was ich nicht möchte. Ich möchte, dass Leute sich selbst entscheiden können, was sie tun oder nicht tun. Sie werden sehen, es wird weniger Leute geben, die auf das bedingungslose Grundeinkommen zurückgreifen, als sie glauben. Aber es wird viel weniger Apparatschiks geben. Das mag möglicherweise ein Problem sein. Um vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen mit der Exit-Strategie, weil es ja auch so ein bisschen um Entrepreneurial Society ging und nicht um Social Society. Vom Grundsatz her kann ich mich dem anschließen, was Herr Lotter sagt, schön, wem es gelingt. Aber wenn das der einzige Unternehmenszweck ist, dann läuft was falsch aus meiner Sicht, weil das ist nicht nachhaltiges Unternehmertum. Und wir haben solche Zeiten auch schon erlebt, wo man sich primär auf den Exit konzentriert hat. Und wo endet das? Meistens in einer Bubble. Und was endet da? Worin endet das? In der Vernichtung von maximalen volkswirtschaftlichen und Humankapital. Und das finde ich einfach indiskutabel. Das kann aus meiner Sicht keine Strategie sein, die man jetzt verallgemeinern kann. Das ist, wenn es irgendwelche Leute gibt, die damit irgendwie klarkommen, dass sie meinen, sie bauen die nächste soziale Anwendung zusammen und hoffen dann, dass sie von Google gekauft werden. Viel Glück, das wird in der Regel tatsächlich dann auch im Desaster enden. Aber ich finde so eine Überlegung einfach total unternehmerisch. Ja, das ist maximal die Idee eines Finanzinvestors, der versucht, seinen Nutzen zu mehren über kurze Zeit. Aber ich persönlich kann damit wenig anfangen als Wirtschaftsstaatssekretär. Wir haben leider kaum noch Zeit. Ich gebe deshalb jetzt das Mikrofon nicht mehr ins Publikum, sondern weiter zu einem Schlusswort. Bitte behalten Sie Ihre Fragen und lassen Sie uns in der Pause weiter streiten. Herr Bremer. Haben Sie noch ein Schlusswort? Geben Sie das Mikrofon bitte weiter rum. Ausschalten, das Mikrofon. Bitte wieder einschalten. Das unten. Also eingeschaltet ist es. Funktioniert noch. Dann haben wir noch eins. Dann probiert man. Also ich würde allen im Saal empfehlen, ein Start-up zu gründen, was Mikrofone herstellt, die hier im Saal funktionieren. Das wäre mein Schlusswort. Was hat er gesagt? Ich würde gerne noch eine Idee loswerden, mit der ich nicht gelandet bin beim letzten Wahlprogramm der Berliner Grünen. Nämlich den Vorschlag, dass der Senat jedes Jahr 1000 Stipendien für Gründerinnen und Gründer ausloben soll. Es ist ja sehr praktisch, dass der Ball jetzt zu mir weitergespielt worden ist. Also in unserem Koalitionsvertrag steht es nicht drin. Und ich finde vom Grundsatz her aber den Gedanken eines Gründerstipendiums ganz spannend. Die Frage ist nur, woran mache ich es eigentlich fest, wen wähle ich wie aus? Und da sind wir wieder genau bei der Frage, was sind eigentlich die Instrumente? Und das soll jetzt, sagen wir mal, auch mein Schlusssatz sein. Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass wir in der Verwaltung unternehmerischer denken und uns klarer wird, was wir eigentlich leisten müssen, damit Menschen auch etwas unternehmen können. Da geht es um Bürokratieabbau, da geht es darum, geeignete Instrumente bereitzustellen, vor allem auch miteinander zu reden, nicht aneinander vorbeizureden. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir vielleicht das, was jetzt hier nicht so richtig dialoghaft war, dann danach auch fortsetzen können. Also jeder, der Meinung ist, hier müsste man vielleicht auch nochmal irgendwas bei der Politik platzieren, nikolas.zimmer@zenwtf.berlin.de, schicken Sie mir eine Mail. Ja, ich weiß, dass das jetzt eine mutige Herausforderung ist, aber ich merke, immer wenn ich es mache, kriege ich danach trotzdem maximal 4 bis 5 Mails und die sind meistens spannend und interessant. Also immer frei heraus. Vielen Dank. hätte noch gerne einen Satz zu dem Thema Grundeinkommen gesagt. Aber nur einen Satz, okay? Weil ich bin auch ganz der Meinung, wir sollten diesen kostbaren Abend nicht auf das Grundeinkommen verschwenden. Also nur dir zu sagen, es ist keine Differenz zwischen du hast eine andere Meinung von der menschlichen Natur, ich habe eine schlechtere Meinung von der menschlichen Natur. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, dass ich eine andere Meinung von unserer Gesellschaft habe. Unsere Gesellschaft verkrüppelt sehr viele Menschen. In unserer Gesellschaft leben sehr viele Menschen in Depression. In unserer Gesellschaft leben sehr viele Menschen in einer Paralyse. Denen Menschen nur Geld zu geben, ist einfach nicht genug. Da muss viel mehr getan werden, um denen zu helfen. Aber zurück zum Thema des Abends. Ich würde gern sagen, erstens macht mir dieses Gespräch viel mehr Spaß, als ich befürchtet habe. Und außerdem, ich finde, es ist vielleicht doch wichtig und nützlich. Und ich weiß, ich riskiere jetzt was. Also wir reden über eine entrepreneurial Gesellschaft. Unter Umständen in zwei sehr unterschiedlichen Bedeutungen. Eine Bedeutung ist jetzt ganz klar formuliert worden, nämlich einfach Unternehmen gründen, von denen man so schnell wie möglich Geld verdienen kann und dann so schnell wie möglich verkaufen. Eine andere Vorstellung von Unternehmen habe ich versucht, aber nicht allein, sondern auch andere, versucht darzustellen, nämlich das Unternehmerische hat etwas damit zu tun, dass Menschen wirklich leben und nicht nur das Leben ertragen wie eine milde Krankheit. Und anstatt das Leben an sich vorbeizugehen lassen, es dazu zu bringen, dass Menschen wirklich tatsächlich lebendig werden und tatsächlich leben, das ist eine Art, eine unternehmerische Gesellschaft zu verstehen. Aus meiner Sicht, und ich will jetzt noch mal andeuten, ich arbeite in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ländern. In sehr vielen Ländern jetzt, also auch in Indien und auch in China und auch in Russland und natürlich, wie viele von Sie wissen, auch in der USA, aber eben auch ganz deutlich in Italien und in Spanien und in Portugal, sind sich die Mehrheit der Menschen darüber klar, dass die unternehmerische Gesellschaft in dem Sinn, wo Geiz geil ist, gescheitert ist. Und nicht nur wegen der unglaublich blutiger werdenden und tiefer werdenden Kluft zwischen den Armen und den Reichen, sondern auch wegen der Nachhaltigkeit und dem Verbrauch von Ressourcen und der Tatsache, dass wir alles verbrennen, um diese Art von Wirtschaft weiterzuführen. Im Grunde genommen, in all diesen Ländern mit der bemerkenswerten Ausnahme von der Festung Deutschland und Österreich und den Niederlanden, ist man jetzt überzeugt, dass wir was grundsätzlich anderes brauchen als unternehmerische Gesellschaft in dem Sinn des Geizes. Danke. Dass die Geizgesellschaft kein Modell ist, glaube ich, wissen wir seit langem. Ich würde nur den Geist des positiven Kapitalismus beschwören wollen. Ich würde den Geist des Unternehmertums beschwören wollen, in dem es möglich ist zu sagen, ich unternehme etwas, weil ich etwas gewinnen möchte. Wir haben eine Kultur, in der man sich für alles entschuldigen muss, für das, was man unternimmt. Und wenn wir das nicht anders haben, wenn wir immer nur für alles eine moralische Fußnote brauchen in diesem Leben, dann leben wir nicht. Oder wir werden von Leuten verwaltet und organisiert, die uns die ganze Zeit sagen, was richtig oder falsch ist. Ich glaube, im Detail können wir uns sehr schnell auf etwas einigen. Aber im Großen und Ganzen haben wir ein Unternehmerbild, das negativ ist. Und das können wir nur durch Reden und Verhandeln mit dem Rest der Gesellschaft ändern. Das können wir nur durch Vorleben ändern. Und das können wir nur ändern, indem alle, die etwas unternehmen wollen, rausgehen in diese Gesellschaft und nochmal klar machen, was sie selbst wollen. Zeigen, was sie können. Anders funktioniert es nicht. Aber diese moralischen Appellationen sind gescheitert. Und wir sind keine Festung, Friedhof. Das stimmt nicht. Es gibt eine starke ideologische Konzentration genau in den Ländern, die du genannt hast. drehe mal hier die Massenmedien auf, es gibt ja Internet, du kannst es auch in Amerika sehen, guck dir das auf Web-TV an, hör dir das im Radio an. Von Tag und Nacht wird der Unternehmer misstrauisch beäugt. Tag und Nacht ist er die Ursache für etwas, was nicht gut ist. Das ist eine Misstrauenskultur. Und in einer Misstrauenskultur kann man nicht unternehmerisch sein. Und deshalb müssen wir sie ändern in eine Vertrauenskultur. Und wenn wir das nicht hinkriegen, reden wir hier wie Waldorf und Stadler über Grundeinkommen oder nicht, über Gut und Böse, über Moral und Ethik, ohne Sinn und Zweck. Und ich möchte das ändern. Ganz kurz. Also erstens, von Moral habe ich auf jeden Fall nicht geredet. Nein, unter Umständen, ich weiß das und ich war mir dessen auch bewusst. Also den Ausdruck Festung Europa. Den Ausdruck Fest, jetzt kann man sich hören. Den Ausdruck Festung Europa zu benutzen, Festung Deutschland, war natürlich mit Absicht provokant. Man könnte es etwas abdämpfen und sagen Insel. Aber das, was mich dazu geführt hat, das doch zu sagen, hat sehr viel damit zu tun, dass ich jetzt seit gestern Morgen in Deutschland auf Besuch bin. Und es ist schon erstaunlich, wirklich sehr, sehr überraschend, wie anders man in Deutschland denkt und diskutiert als fast in allen Ländern der Welt. Und das ist das Einzige, was ich meine. Dankeschön. Mich hat an der Diskussion überrascht ein Stück, dass wir immer noch glauben, dass der Staat irgendeine Rolle spielt, mit Grundeinkommen oder ohne Grundeinkommen. Also wir haben 50 Jahre über unsere Verhältnisse gelebt, wir haben hohe Schulden, wir haben die völlig paradoxe und groteske Situation, dass wir als Musterknaben dastehen, so nach dem Motto, unter Blinden ist der einäugige König und das Einäugige quasi als Qualitätsmerkmal gewertet wird. Und ich mir eigentlich so eine Diskussion erhofft hatte, wie ist es denn, wenn man das mal so aufs Trockene setzt, diese Gesellschaft. Also wäre ja auch fair, dass man mal nicht immer über Neuverschuldung redet und wenn die Wende schon ist, dass die Neuverschuldung zurückgeht, sondern dass man mal die alten Schulden abbezahlt. Das ist ja, ich komme aus einer Generation Nachkriegszeit, da hat man eine andere Haltung dazu. Also zu glauben, dass man Entrepreneurship durch staatliche Förderung bewegen kann, habe ich zutiefst Misstrauen. Ich glaube, dass das Gegenteil erreicht wird, dass man Antragsartisten schafft, aber nicht Entrepreneure. Und ich eigentlich so meine Hoffnung am ehesten noch darauf setze, dass es ein paar erfolgreiche Entrepreneure gibt, die auch vorzeigbare Produkte haben und sich anständig verhalten und vielleicht nicht zu den schnellen Jungs gehören, die dann möglichst schnell den Exit suchen und manchmal leider auch kriegen. Also ich würde eher hoffen, dass diese Entrepreneurial Society aus dem, was jetzt in Bewegung gekommen ist, dieses Momentum, wie man an der Börse sagen würde, dass dieses Momentum etwas schafft. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich übergebe gleich an unseren nächsten Programmteil. Herzlichen Dank fürs Panel. Es war eine sehr spannende Diskussion, die wie immer viel zu kurz war und gerade erst angefangen hat. Ich hoffe, dass wir das bald weiterführen können. Johanna.